Elftens. Auferstehung. Doch Neo weiß inzwischen, dass er der Auserwählte ist. Er hat die Beschaffenheit der Matrix begriffen und kann sie mit seinem Willen beeinflussen. Die Verwandlung, die bei der entscheidenden Prüfung begonnen hat, ist hiermit endgültig abgeschlossen und von außen für alle sichtbar. Harry Potter weiß inzwischen, dass er den Expecto Patronum-Zauberspruch beherrscht, denn er hat sich selbst dabei beobachten können, es schon einmal geschafft zu haben. Luke hat keine Angst mehr, die Macht zu nutzen, weil er weiß, dass er der dunklen Seite nicht erliegen wird. »Nutze die Macht, Luke«, ertönt im entscheidenden Moment die mysteriöse, aus dem Nichts kommende Stimme seines Mentors Obi-Wan. Der Todesstern explodiert. Campbell nannte diesen Punkt der Reise »Herr der beiden Welten«. Der verwandelte Held reagiert nicht mehr durch Anpassung auf die Situation, sondern er selbst passt die Situation an. Mitunter erfolgt diese Auferstehung strukturell auch direkt nach dem tiefsten Punkt oder der Abschnitt des Rückwegs ist sehr kurz. Es muss also nicht immer die Flucht aus dem einstürzenden Tempel sein, sondern es kann sich auch schlicht um ein Aufwachen handeln. Wenn Alice und Dorothy die Augen öffnen und plötzlich wieder daheim sind, stehen sie symbolisch wie buchstäblich wieder auf. 12. Der Held kehrt nach Hause zurück. Wobei er oft ein Element des Schatzes bei sich trägt, das die Macht hat, die Welt so zu verwandeln, wie der Held verwandelt worden ist. Die Avengers essen Shawarma inmitten der Trümmer eines wieder friedlichen, sicheren New Yorks. Dorothy ist zurück in Kansas und liebt es. Mulan kehrt mit dem Schwert des Kriegers und dem kaiserlichen Siegel heim, beides Belege dafür, dass sie ganz China gerettet und die Ehre ihrer Familie wiederhergestellt hat. Die Freiheit zu leben, nennt Campbell diese letzte Etappe des Helden.